Kundgabe 3127. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.05.1944. Erfüllung jeder Bitte um Wahrheit auf Erden und im Jenseits. Den Anlass zu geistigen Belehrungen geben immer Fragen, die von Wahrheit verlangenden Wesen gestellt werden, sei es im Jenseits oder auf Erden. Es geht diese Belehrung auch direkt durch gedankliche Übertragung den Fragenden zu. Doch zur Bestätigung dessen vernimmt sie auch, der im Auftrag Gottes sein Wort verkünden soll. Und er kann folglich die strittige Frage mit aller Klarheit beantworten, nicht als sein Geistesgut, sondern als von Gott empfangene Wahrheit. Denn die Welt wird viele Fragen aufwerfen. Sie wird durch Einwände die Glaubwürdigkeit des Gotteswortes erschüttern wollen. Sie wird durch irrige Auffassung auch Irrtum verbreiten und die Menschen in Zweifel stürzen. Es soll jeglicher Irrtum widerlegt werden, jegliche geistige Frage aufgeklärt und für die Wahrheit gestritten werden, was nur möglich ist unter Hinweis auf das Wort Gottes, das unverbildet den Menschen zugeleitet wird, durch Gottes große Liebe von ihm selbst. Jeder wissenshungrige Mensch wird vollauf gesättigt werden, und jedes lichtverlangende Wesen im Jenseits wird dem Licht zugeführt, so nur die geistige Tätigkeit damit verbunden ist, helfend und aufklärend auf die Unwissenden einzuwirken, auf Erden und im Jenseits. Denn die geistige Not ist groß. Auf Erden ist das rechte Wissen und die Erkenntnis nur sehr wenig zu finden. Die gesamte Menschheit wandelt in der Finsternis. Ihr mangelt jegliches Wissen um die reine Wahrheit. Und darum ist auch der Kampf gegen Lüge und Irrtum schwer und oft erfolglos, weil den Menschen auch das Verlangen nach Wahrheit mangelt. So wie aber dieses vorhanden ist, wird der Mensch auch eingeführt und ihm das rechte Wissen unterbreitet. Dieses aber erfordert, dass der ihn belehren sollende selbst in der Wahrheit steht, dass er durch innige Gottverbundenheit diese entgegennehmen kann, um sie weiter zu verbreiten. Und Gott segnet darum jeden, der sich für dieses Amt ihm zur Verfügung stellt. Er gibt auf jede Frage Antwort. Er belehret unentwegt und lenket die Gedanken dessen recht, der lehrend tätig sein will. Und auch im Jenseits wird jede Bitte um Licht und Wissen erfüllt. Denn auch dort sind unzählige Seelen zu erlösen aus ihrem finsteren Zustand, dem Zustand der Unkenntnis und dadurch auch völliger Kraftlosigkeit, so dass diese Wesen noch viel mehr auf die Unterstützung wissender Wesen angewiesen sind, weil sie sich allein nicht befreien können, weil ihnen nur durch Liebeswirken Erleichterung wird und dieses Liebeswirken wieder erst Wissen und Licht bedingt, das aber den Wesen zugeführt wird, die damit andere wieder beglücken und erlösen wollen. Gott ist die Wahrheit und stets wird sein Ziel sein, alles Geistige in die Wahrheit, in das rechte Erkennen zu leiten. Und niemals wird eine Bitte um Wahrheit, um Wissen in der rechten Form, unerfüllt bleiben. Und ständig weiset Gott seine Diener an, auf Erden und im Jenseits die reine Wahrheit auszuteilen, einem jeden, der danach verlangt und liebetätig sein will. Amen.